Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Maikäfer-Podcasts. Und schön, dass ihr dabei seid zu einer besonderen Folge mit einem besonderen Anlass. Es ist nicht nur heute eine Sonderfolge zum heutigen 1. Mai, wir feiern auch unser erstes jähriges Bestehen. Denn exakt zum 1. Mai im letzten Jahr haben wir uns gegründet. Zunächst war unsere Gründung als Podcast-Kollektiv bzw. Redaktion Corona-bedingt, da in der Vorbereitung zum 1. Mai in Oldenburg eine Demonstration mit, in Klammern, echten Redebeiträgen unwahrscheinlich war. Am Ende kam es dann doch zumindest zu einer Kundgebung auf dem Schlossplatz, bei der die von uns vorbereiteten und zusammengeschnittenen Beiträge für alle laut abgespielt werden konnten. Da Corona kein Ende fand, wollten wir weitermachen und politische Gruppen und Themen in Oldenburg ein Medium zur Verbreitung der Inhalte bieten. Immer mit dem Ziel, über das Medium Podcast mehr Menschen zu erreichen, als das auf der Straße noch möglich ist. Und mit der Perspektive, auch darüber hinaus Zielgruppen in beiden Welten, der analogen und der digitalen, zu bedienen. So viel in Kürze zum Hintergrund des Maikäfer-Podcasts. Aber nun zum heute. Mit der letzten Folge Anfang April haben wir uns nahestehende Gruppen und Initiativen angefragt, ob sie mit einem kurzen Redebeitrag unter dem Motto Wege aus der Pandemie in eine solidarische Gesellschaft diese Sonderfolge füllen wollen. Das Rede in Redebeitrag steht hierbei in Klammern, da es zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, ob es vielleicht noch eine Kundgebung oder Demonstration in Oldenburg zum 1. Mai geben wird. Und zum anderen, da wir uns kurze und kraftvolle Statements und keine Aufsätze zu den von Gruppen vertretenen Themen wünschten. Einige der Redebeiträge, die ihr gleich hören werdet, werden heute auch bei der analogen 1. Mai-Demo in Oldenburg abgespielt. Ihr könnt also gespannt sein, welche Ideen und Forderungen für radikale gesellschaftliche Veränderungen als Wege aus der Pandemie in eine solidarische Gesellschaft formuliert wurden. In dieser Reihenfolge hört ihr gleich zunächst. Wir starten mit einem Beitrag der Gruppe Nico Oldenburg-Wilhelmshaven, einer Gruppe der Kampagne Nationalismus ist keine Alternative. Diese sprechen über die aktuelle verschwörungsideologische und antisemitische Bewegung, wie zum Beispiel Querdenken, und ordnen das Ganze in die kapitalistische bürgerliche Gesellschaft ein und ziehen daraus Schlüsse, welche Veränderungen die Gesellschaft aus antifaschistischer Sicht braucht. Danach folgt die Arbeitslosenhilfe Oldenburg, kurz also. Dazu wird sich soziale Ungleichheiten in Corona-Zeiten ausdrücken und verschärfen zu den aktuellen Kämpfen mit dem hiesigen Jobcenter. Der Aster der Uni Oldenburg spricht zu den prekären Beschäftigungsverhältnissen von Studierenden an den Hochschulen und in Nebenjobs außerhalb der Uni. Die im letzten Jahr neu gegründete Gruppe Solidarity Without Borders Oldenburg hat Eindrücke von BewohnerInnen des Lagers Blankenburg gesammelt, die von dramatischen Verschlechterungen der Lebenssituation von Geflüchteten seit dem Ausbruch von Corona berichten. Die Seebrücke Oldenburg stellt sich ein Europa ohne Lager vor. Das Klimakollektiv Oldenburg ordnet die Kämpfe für Klimagerechtigkeit und Klimaschutz in Corona-Zeiten ein. Und Michael von der Oldenburger Initiative Verkehrswendel stellt die Vision einer lebenswerten und klimagerechten Stadt mit einem Vorrang für Fuß, Rad und Bus vor. Zum Abschluss zählt ihr einen Beitrag von Vereins Städte Freundschaft Oldenburg-Afrin über die aktuelle Situation in den sehr verwaisten Gebieten in Nordsyrien. Dort werden weiterhin und verstärkt viele Gebiete von türkischer Seite angegriffen. Zusätzlich trifft die Corona-Pandemie die medizinisch nur wenig geschützte und ohne Impfstoff versorgte Bevölkerung hart. Wir haben uns gedacht, zur Auflockerung, damit ihr zwischendurch Zeit habt, das Gehörte zu verarbeiten, etwas Musik von Lise Elektro einzubauen. Und jetzt geht's los für eine soziale, emanzipatorische und ökologische Gesellschaft. Raus zum 1. Mai, hier noch online, draußen gemeinsam auf der Straße. Ein linkes Podcast-Projekt aus Oldenburg für eine soziale, emanzipatorische und ökologische Gesellschaft. Wir, Nika Oldenburg-Wilhelmshaven, sind eine autonome antifaschistische Basisgruppe, die als Teil der bundesweiten Antifa-Kampagne Nationalismus ist keine Alternative gegen die Festung Europa und ihre Fans dem erstarkenden Rechtsruck in Deutschland entgegentritt. Seit 2019 organisieren wir Demos, Kundgebungen, Vorträge und Protestaktionen gegen antisemitische, rassistische, antifeministische und nationalistische, kurz autoritäre AkteurInnen. Wir leisten sowohl antifaschistische Handarbeit auf der Straße als auch Recherche und Aufklärung zu rechtsextremen und faschistoiden Strukturen in Oldenburg, Wilhelmshaven und Umland. In der derzeitigen Pandemie scheitert die bürgerliche Gesellschaft katastrophal an ihren selbst hervorgebrachten wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Profit steht ohne jeden Zweifel weit über der öffentlichen Gesundheit. Ein solidarischer Umgang mit Corona kann nur darin liegen, diesen Notwendigkeiten zuwiderzuhandeln und im Bereich der Lohnarbeit gezielt Menschen zu schützen, statt auf Biegen und Brechen Ausbeutung zugunsten der Kapitalakkumulation mit der Pandemie zu vereinbaren. Als Antifa-Gruppe handeln wir nicht aus reinem Aktionismus, sondern führen unseren Kampf gegen Deutschland und seine autoritären Charaktermasken immer in einem antikapitalistischen Kontext, der über dieses irrationale und menschenverachtende System hinausweist. Für uns ist klar, dass jede solidarische Krisenlösung immer auch den Charakter einer bloßen Symptombekämpfung im Kampf gegen das allgemeine Übel, die kapitalistische Totalität, ist. Nicht nur in der Auseinandersetzung mit der Pandemie, sondern auch mit den gesellschaftlichen Ausschlussprozessen, gegen die wir uns engagieren, ist der Kapitalismus stets unser zentraler Gegenstand. Denn die kapitalistischen Klassenverhältnisse und die Grundstruktur der warenproduzierenden Gesellschaft sind es letztendlich, die die autoritären Sehnsüchte und den deutschen Nationalismus in jeglicher sozialen Sphäre hervorbringen und zementieren. Wir wollen den heutigen Tag als Anlass nutzen, um aufzuzeigen, wie sehr die gesellschaftlichen Symptome, die wir bekämpfen, mit dem Kapitalismus verflochten sind. Denn nur eine umfassende Kapitalismuskritik macht es möglich zu erkennen, wie die Autoritätsbeziehungen durch die Produktionsverhältnisse bedingt und reproduziert werden. Unser Aktivismus fußt auf der fundamentalen Ablehnung dieses Systems, das Menschen von Geburt an in der Verwertungslogik sozialisiert und zu prekären Anhängseln der Dinge degradiert, die sie selbst hervorgebracht haben. In einer Welt, in der Macht- und Autoritätsansprüche über die anonymen Dynamiken von Privateigentum und Marktwirtschaft erzwungen werden, ist jedes Individuum grundsätzlich unfrei und von sich, seinen Mitmenschen und der Umwelt entfremdet. Diese Einsicht wird innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft jedoch selten geteilt. Vielmehr erfordert der Kapitalismus einen stark verinnerlichten Konformismus und die grundsätzliche Bereitschaft, sich der unsichtbaren und abstrakten Autorität des Eigentums unterzuordnen. Damit geht nicht nur eine autoritätsgebundene Persönlichkeitsstruktur der Menschen einher, sondern auch die verbreitete Überzeugung, dass Unterdrückung und Hierarchien objektiv notwendig seien. Wie schnell diese Überzeugung in sozialdarwinistischen Auffassungen von Gesellschaft und das Bedürfnis nach starken FührerInnen umschlagen, zeigt uns die aktuelle Entwicklung des rechtspopulistischen und verschwörungsideologischen Vormarsches. Kaum sehen sich die bürgerlichen Individuen durch Krisen oder Prekarisierung bedroht, werden sie anfällig für autoritäre Ideologien, die tief in der deutschen Gesellschaft verwurzelt sind, völkische Denkweisen und antisemitische Lügengeschichten bis hin zu den apokalyptischen Agitationen von rechtsextremen Parteien wie der AfD. Dieser Hang zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit offenbart sich nicht nur im täglichen Rassismus und Antisemitismus in unserer Gesellschaft, sondern zeigt sich zusätzlich in den unzähligen vergeschlechtlichten Unterdrückungsmechanismen. Sexismus und Patriarchat existieren schon vor der bürgerlichen Gesellschaft, doch der Kapitalismus verdoppelt die sexistischen Verhältnisse und zwingt Flinters in patriarchal bedingte Ohnmacht. Rollenklischees, Benachteiligung und sexistische Gewalt verwirklichen sich über die Warenstruktur in der ständigen Sexualisierung und Vergesellschaftung von Flinterkörpern, dem Absprechen von Selbstbestimmung und männlichen Autoritätsansprüchen gegenüber allen Menschen, die als nicht männlich ausgewiesen werden. Mit der Abschaffung des Kapitalismus ist es an dieser Stelle sicherlich nicht getan, jedoch würde dem gesellschaftlichen Sexismus damit eine zentrale materielle Grundlage genommen. Der Kapitalismus durchdringt unser Leben also bis ins Mark und verbietet jedes Ausbrechen und jeden Funken Widerstand. Vermittelt wird dies durch einen autoritären Staat, der den Imperativ des ausschließenden bürgerlichen Eigentums mit einem bis an die Zähne aufgerüsteten Gewaltmonopol durchsetzt. Dementsprechend verkörpert die Polizei, das deutsche kapitalistische Ideal der patriotischen, disziplinierten, sich aufopfernden, zugerichteten und bedingungslos treuen StaatsbürgerInnen. Es verwundert nicht, dass diese Institution durchzogen ist von rechtsextremen, antisemitischen und rassistischen Netzwerken, die den Staat als Verwirklichungsinstrument der autoritären Revolte begreifen. Rechte Netzwerke und Staatsmacht widersprechen sich also nicht, sondern ergänzen sich gegenseitig, und so häufen sich unzählige Fälle rassistischer Polizeigewalt genauso wie die antisemitischen Chatgruppen, in denen von Volksgemeinschaft und Führerprinzip geträumt wird. Während der Corona-Krise übertrifft sich der kapitalistische Seuchenstaat nun mit autoritär-populistischen Mitteln wie Ausgangssperren statt solidarischen Shutdowns von Fabriken und Büros. Er schützt die Interessen des Kapitals und nicht die Gesundheit der Lohnabhängigen. Dies beweist nicht nur, wie sehr sich die apersonale Herrschaft der Dinge über die Menschen im Kapitalismus verwirklicht, sondern auch, wie irrational und unvernünftig die deutsche Politik zugunsten wirtschaftlicher Imperative handelt. Apropos Deutsch. Nicht zuletzt sehen wir uns seit langem mit einer erneuten bundesweiten Explosion des Antisemitismus in Form von Verschwörungsmythen, offener Judenfeindschaft und Israelhass konfrontiert. Deutschland hat eine Neigung zum antisemitischen Verschwörungswahn, der sich stets gegen alles richtet, was als jüdisch konstruiert wird. Seien es dunkle Eliten, die das Volk zersetzen oder austauschen würden, oder Geheimbünde, die die Wirtschaft und das Geld kontrollieren würden. So wird ein globalisiertes Wirtschaftssystem, in dem alle universell abhängig von der hochgradig ausdifferenzierten Arbeitsteilung sind, als simpler Widerspruch zwischen denen da oben und dem Volk verklärt. Kein Wort wird verloren über das abstrakte Geflecht von Warenstruktur, Marktwirtschaft, Kapitalverhältnis und Ausdifferenzierung von Machtstrukturen, sondern plump vereinfacht und leidenschaftlich gegen eine erdachte Elite gehetzt. Ob offen oder subtil, wird hier stets in die Argumentationskiste des Antisemitismus gegriffen. Die apersonale, anonyme Herrschaft im Kapitalismus wird als lediglich verschleierte, personale Herrschaft der JüdInnen fantasiert. Deutschland und der Kapitalismus sind der Inbegriff des modernen Antisemitismus, der bisher im vergleichslosen Leid der Shoah gipfelte. Doch die Bedingungen für den Holocaust bestehen fort. Es ist ersichtlich, dass die Gewalt, die Widersprüche und die deutsche Ideologie eng verwoben sind mit dem Kapitalismus. Wenn wir gegen Nazis, Verschwörungsgläubige und andere AntisemitInnen, AntifeministInnen und RassistInnen auf die Straße gehen, geschieht das auch immer im Kampf gegen dieses alles durchdringende Wirtschaftssystem, welches Menschen dem Kapital unterordnet. Wir brauchen eine emanzipative, klassenbewusste und kritische Antifa, die die kapitalistischen Verhältnisse in Frage stellt und angreift. Nur so kann eine konsequente Auseinandersetzung mit den autoritären Charakteren dieser Gesellschaft stattfinden. Gemeinsam wollen wir den autoritären Vormarsch stoppen und unsere Utopien verwirklichen. Unsere Parole lautet: Nationalismus ist keine Alternative, die befreite Gesellschaft schon. Auswege aus der Pandemie? Die Pandemie ist selbst der Ausweg. Sie ist künstlich inszeniert, um die Freiheit der Menschen einzuschränken, die demokratischen Institutionen zu umgehen und Instrumente der Kontrolle und Überwachung zu installieren. Das ist der aktuelle Kern der Querdenker-Verschwörungstheorien. Danach ist die Pandemie das Werkzeug für den Great Reset, den großen Umbruch, den großen Neustart. The Great Reset ist der Plan der mächtigen Welteliten, die Welt nach ihren Vorstellungen neu zu ordnen. So abenteuerlich diese Erzählung auch ist, sie mobilisiert an jedem Wochenende Tausende von Menschen in vielen Städten zu Demonstrationen, zum Widerstand und zu radikalen Aktionen gegen die Einschränkung von Freiheiten. In dieser Erzählung sind alle Menschen gleich. Sie sind freie und gleiche BürgerInnen, die sich gegen die Beschränkung ihrer Freiheit zu Wehr setzen. Dieses Verständnis von freien und gleichen BürgerInnen stimmt auffällig exakt mit dem Verständnis des herrschenden Krisenmanagements überein. Ja, es ist gewissermaßen die Widerspiegelung der Gleichheit, die uns in den Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Pandemie vorgegaukelt wird. Da gibt es nur die Unterschiede des Alters und der Vorerkrankungen. Ansonsten sind alle Menschen vom Virus gleichermaßen betroffen. Lockdown für alle. Geschäfte, Kultureinrichtungen, Gastronomie bleiben geschlossen. Menschen müssen zu Hause bleiben, Kontakte müssen eingeschränkt werden, die Polizei kontrolliert. Davon sind alle Menschen gleichermaßen betroffen. Tatsächlich? Nicht nur Kassiererinnen, Pflegepersonal, Lehrerinnen, Erzieherinnen müssen arbeiten, oft noch ohne Impfung. Mehr als 30 Millionen von 45 Millionen Beschäftigten gehen nach wie vor weiter zur Arbeit. Ohne Tests, ohne Kontrollen, ohne ausreichende Schutzbestimmungen. Alle drei Infektionswellen wurden vor allem durch das Reisen von wohlhabenden Menschen ausgelöst und die Armen müssen es anschließend ausbaden. Nach einem Jahr hat nun auch das Robert-Koch-Institut erkannt, dass sich die Hotspots der Ansteckung vor allem in der Fleischproduktion, in den armen Stadtteilen mit beengten Wohnverhältnissen, unter Hartz-IV-Berechtigten und Migrantinnen verbreiten. Und es gibt einen widerwärtigen Streit um nationalistische Vorrechte für Impfstoffe und Privilegien, sich den Impfstoff aussuchen zu können. Alle sollen gleichermaßen betroffen sein, aber Mercedes und VW fahren Rekordgewinne ein, trotz Pandemie. Und die Produktion von Grillfleisch ist wichtiger als die Gesundheit der Beschäftigten. Der Klinikkonzern Helios fährt 2020 Gewinne ein und will höhere Dividenden ausschütten, während die sogenannten Heldinnen, Pflegekräfte, Küchen- und Reinigungspersonal weiterhin miserabel bezahlt werden. Und die Forderung nach der Erhöhung der Grundsicherung um bescheidene 100 Euro wird einfach abgebügelt. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, darf zu dieser Forderung sagen: Ich bezweifle, dass jemand mit 600 Euro deutlich zufriedener wäre. Die Leute sollten sich selber berappeln und möglichst gut bezahlte Arbeit finden. Das macht uns wütend und verzweifelt. Und es macht uns traurig und ratlos, dass bestimmte, viele Leute mit geringem Einkommen in die Querdenker-Demonstration gegen den Great Reset sich einreihen. Dass sie ihre Wut und ihre Kränkungen in der vermeintlichen Freiheit und Gleichheit des Querdenker-Protests aufgehoben fühlen. Wäre es nicht stattdessen angesagt, gemeinsam die Arroganz der Macht anzuprangern und zum Beispiel Herrn Scheele zur Rechenschaft zu ziehen? Was tun? Die ALSO ist nur ein kleines sozialpolitisches Projekt. Wir wissen auch keinen allgemeinen Ausweg aus der Pandemie. Und ehrlich gesagt suchen wir gerade auch weniger einen Ausweg als vielmehr einen Weg hinein. Denn das Jobcenter in Oldenburg, wie fast alle Jobcenter in Deutschland, ist seit mehr als einem Jahr geschlossen. Viele Hilfesuchende sind dadurch vor massive existenzielle Probleme gestellt, weil sie an den telefonischen oder digitalen Zugangswegen scheitern oder mit uniformiertem Security-Personal als Ansprechpersonen nicht klarkommen. Wir haben in mehreren Gesprächen und offenen Briefen die Geschäftsführerin des Oldenburger Jobcenters, Frau Giss, aufgefordert, das Jobcenter unter Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen wieder zu öffnen. Sie weigert sich beharrlich und leugnet die Probleme der Betroffenen. Aber wir werden diesen kleinen Kampf weiter öffentlich führen und wir bitten euch dafür um eure Unterstützung. Auswege aus der Pandemie? Vielleicht bestehen sie aus diesem und vielen weiteren kleinen Kämpfen. Wir müssten sie nur noch zusammenführen. Der 1. Mai steht symbolisch für die lange Geschichte und den fortwährenden Einsatz für Arbeiterinnenrechte. Gerade im Jahr 2021 ist dieser Tag besonders wichtig. Über jahrzehntelang erkämpfte Errungenschaften stehen im Angesicht der Corona-Pandemie unter Beschuss. An die kämpferische Tradition des 1. Mai möchten wir uns anschließen. In diesem Jahr unter dem Slogan Solidarität ist Zukunft. Für uns bedeutet dies den gemeinsamen Einsatz mit den Betroffenen für ein besseres Leben, sowohl in der Unterstützung der gewerkschaftlichen Kämpfe, als auch durch unseren Einsatz für die Durchsetzung dieser Rechte auch für Studierende. Diese sind oftmals Selbstbeschäftigte im Wissenschaftsbetrieb, sind dabei allerdings nicht Teil geltender Tarifverträge und müssen das Fehlen vieler grundlegender ArbeiterInnenrechte hinnehmen. Diese Gruppe ist dabei zahlenmäßig nicht zu unterschätzen. Bundesweit arbeiten über 400.000 Studierende in diesen Beschäftigungsverhältnissen. Allein an der Universität Oldenburg sind es ca. 800. Ohne diese Statusgruppe würde der Wissenschaftsbetrieb womöglich zusammenbrechen. Dies schlägt sich allerdings nicht annähernd in akzeptablen Beschäftigungsverhältnissen nieder. Wir fordern daher in Zukunft Tarifverträge auch für Studierende. Über die Aufnahme in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder und damit unter anderem eine Beendigung von Kettenbefristungen sowie eine bessere Entlohnung. Zudem bedarf es der Anerkennung studentischer Beschäftigter als eigene Statusgruppe und somit eine demokratische Mitbestimmung in universitären Gremien. Hierbei schließen wir uns dem Bündnis TV Stutt und den 5 größten konkreten Forderungen des Bündnisses an. Existenzsichernde Löhne. Her mit den Tarifverträgen für studentische Beschäftigte. Jährliche Lohnerhöhung. Für die Anbindung an die Lohnsteigerung des Tarifvertrags der Länder. Planbarkeit durch Mindestvertragslaufzeiten. Für das Ende von Kettenbefristung. Einhaltung von Mindeststandards, Urlaubsanspruchs- und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall müssen die Regel sein. Mitbestimmung auch für uns. Demokratische Teilhabe in Personalräten darf studentische Beschäftigte nicht ausschließen. Dabei dürfen wir auch die Belange jener Studierenden nicht vergessen, die sich außerhalb des Universitätsbetriebs um ihren Broterwerb kümmern müssen. Gerade im Zuge der Pandemie ist die Prekarität dieser Gruppe noch deutlich sichtbarer geworden. In 450-Euro-Jobs kann kein Anspruch auf Kurzarbeit geltend gemacht werden, eine BAföG-Öffnung trotz Arbeitslosigkeit bleibt aus. Die Corona-Hilfen für Studierende decken nicht ansatzweise die Lebenshaltungskosten und sind bei weitem nicht für alle beziehbar. Doch auch die Situation von Studierenden vor der Pandemie gestaltete sich äußerst besorgniserregend. Sind diese doch größtenteils gezwungen, neben ihrem zeitintensiven Studium auch noch nebenbei für einen mageren Lohn zu jobben, was für viele Studierende psychische Erkrankungen und einen Abbruch des Studiums zur Folge hat. Auch wenn die Fälle des Studienabbruchs sicher selten sind, so bedeutet ein Nebenjob doch automatisch, dass der Fokus eben nicht mehr hauptsächlich auf dem eigenen Studium liegen kann. Damit für alle Studierenden dieser Fokus auf das Studium gleichermaßen möglich ist, fordern wir grundlegende BAföG-Reformen. Dies sollten einen elternunabhängigen Bezug sowie einen Regelsatz, mit dem Studierende tatsächlich ihren Lebensunterhalt gut bestreiten können, umfassen. Studierende, ob im Nebenjob oder als studentische Beschäftigte im Wissenschaftsbetrieb, verdienen dieselbe Anerkennung wie alle ArbeiterInnen in unserer Gesellschaft. Daher bedeutet das Motto Solidarität ist Zukunft auch für uns den ständigen solidarischen Kampf für verbesserte ArbeiterInnenrechte und generell für eine bessere Gesellschaft. Wir als Aste der Karl-von-Ossietzky-Universität stehen dabei solidarisch an der Seite der Gewerkschaften. Wir sind Solidarity Without Borders Oldenburg, ein selbstorganisiertes Kollektiv. Wir kämpfen gegen Lagerunterbringung und den rassistischen Normalzustand. Wir setzen uns ein für bedingungsloses Bleiberecht und Bewegungsfreiheit für alle Menschen, von Blankenburg bis Moria. Hier in Oldenburg arbeiten wir eng mit aktuellen und ehemaligen BewohnerInnen aus Blankenburg zusammen und unterstützen sie in ihren Kämpfen. Der folgende Beitrag ist ein Zusammenschnitt von Wortbeiträgen von Personen, die vom rassistischen Asylsystem betroffen sind und Erfahrungen mit dem Leben im Camp haben. We are Solidarity Without Borders Oldenburg, a self-organized collective. We fight against camp accommodation and the racist normality. We stand up for the unconditional right to stay and freedom of movement for all people, from Blankenburg to Moria. Here in Oldenburg, we work together with current and former residents of Blankenburg and support them in their struggles. The following contribution is a collection of spoken words from people who are affected by the racist asylum system and have experiences of living in camps. COVID-19 pandemic, we are living through a world that hasn't been seen in 100 years. The enormous case of the crisis and the impact it's having are naturally causing a lot of fear, uncertainty, and anxiety across the globe. Add social isolation disrupted work and family root lines, cabin fever and economic instability. And it is understandable that our mental health is suffering. So this pandemic issue has really affected our life. More difficulty, like hostelling, Emmer, so how's it bleiben? You have to anytime be in your room, quarantine, you know? An immigrant, I have quite a number of challenges that I faced, or rather I would say that I'm still facing due to COVID-19. The COVID-19 situation is particularly stressful because it's really hard to predict how things will be like in the next minute or the next day. It brought about a lot of anxiety or uncertainty amongst immigrants, especially if you are alone in the foreign land. In Blankenburg, that is the camp I was in, we were sharing rooms. It was very difficult to monitor how your roommate travels or how your roommate moves from one place to another. If tested positive, you go in isolation for 14 days, social isolation, which actually led to mental problems because you'll be alone. And it can also, if you are not able to handle yourself well, you can also be in depression. And also you'll be thinking of the situation that you left your country with. So it will be actually a very difficult situation. Due to language barrier, our information was mainly based on internet surfing. We would go on internet to search more about the coronavirus and however, information which is all about pandemic will be very overwhelming, resulting in fear. Let me just say, okay, fear of unknown. The migrant in Blankenburg, I really suffer at here. We want the government to come to our aid. The way of living here is very bad, especially for the workers. The way they are treating the migrants is very bad. If you have any issue, you discuss it with the social. The social will ask you to go to the bank. If you went to the bank will refer you to the social workers. Including if the health care. You know, when anything is wrong with you, you went to the doctor. The doctor will tell you that nothing is wrong with you, that you are okay. Whereas inside you know that you are dying. As for refugees or people who are illegally living in the country, I think it's a big disadvantage to people without documents or legal documents, as they cannot go and get tested or treated because they will be afraid to be asked for things like identification cards or health insurance policies. So these people end up suffering in silence and spreading the virus unknowingly. Want to the government to come to our aid. Please, if there's anything the government can help us, we living in Blankenburg, Krustermann. We are really suffering and dying here. We want help from the government because many people are even thinking of coming to suicide because of the present situation where they are living. Mostly in these cases of corona, where we are 10 in a room, 8 in a room, living in a room. If one is affected with corona, including the rest people will be affected too. It's not okay, not good care, not even the toilet, everything is just causing different type of infection to each and everyone. Yeah, we want transfer. The way the situation here in Blankenburg is very critical, we don't really know what is going on. Please, we want the government to come to our aid. Refugees welcome, refugees welcome, refugees welcome. In my heart, at my home, in my city, in all countries of the world. Refugees welcome, refugees welcome, refugees welcome in my heart. Refugees welcome, refugees welcome, refugees welcome in my heart, in my home, in my city, in all countries of the world. Refugees welcome, refugees welcome, refugees welcome in my heart, in my heart. Die Corona-Pandemie ist belastend und stellt unsere Gesellschaft auf die Probe. Doch wie ist die Situation für Menschen auf der Flucht und in den EU-Lagern aktuell? Die Seebrücke Oldenburg kämpft seit 2018 für sichere Fluchtwege, für die Seenotrettung und für eine solidarische antirassistische Migrationspolitik. Sie zeigt die aktuelle Situation in Lagern auf. Als vor gut einem Jahr die erste Corona-Infektionswelle Fahrt aufnahm, erhielten Seenotrettungsorganisationen einen Brief vom deutschen Bundesinnenministerium. Darin war zu lesen: Angesichts der aktuellen schwierigen Lage appellieren wir an Sie, derzeit keine Fahrten aufzunehmen und bereits in See gegangene Schiffe zurückzurufen. Als die Organisationen ihre lebensrettende Arbeit fortsetzten, reagierten die Behörden mit verstärkter rechter Polemik, schärferen Repressionen und massiven Blockaden. Die 6 Rettungsschiffe der verschiedenen NGOs werden seit einem Jahr verstärkt und unter dem Vorwand der Corona-Pandemie festgesetzt. So sind in dem vergangenen Jahr über 1500 Menschen im Mittelmeer ertrunken und verschollen. Trauer für diese Menschen und Wut gegen die verantwortlichen PolitikerInnen lassen sich nicht in Worte fassen. Wut und Verzweiflung erleben auch die Menschen, die in den EU-Lagern interniert werden. Die Lebensbedingungen haben sich noch verschärft. Trotz Corona-Pandemie werden die Menschen noch mehr beengt und geschlossen interniert. Schikanierende Überwachung und Kontrollen haben zugenommen. Medizinische Kontrollen hingegen sind selten. Die Betroffenen nehmen die Entrechtung nicht hin. Stattdessen organisieren sie in den Lagern Widerstand, wie hier in Rizona bei Athen. Bei tagelangen Protesten fordern Demonstrierende Anfang März dieses Jahres ihre Rechte ein. Sie fordern Papiere für alle. Protest für ein menschenwürdiges Leben organisierte Anfang April auch die sudanesische Community vor dem Büro des UNHCR in Libyen. Auf ihren Schildern ist zu lesen Black Lives Matter und International Protection Now. In Libyen erleben die Geflohenen Menschenrechtsverletzungen, die vielfach dokumentiert wurden. Doch selbst wenn die Menschen es unter Einsatz ihres Lebens auf den Seeweg in die EU bis nach Deutschland geschafft haben, werden sie zu 80% abgewiesen. Menschen auf der Flucht, die auf dem Seeweg die EU erreichen, werden teilweise umverteilt in Länder, die keine Mittelmeeranrainer sind. Doch ausgerechnet diejenigen, die nach Deutschland verteilt werden, haben eine schlechte Quote, Asyl zu erhalten. Die neue Kampagne EU Relocation Watch ist ein Zusammenschluss mehrerer Organisationen. Sie beobachten viele Vorfälle, wie von diesem Betroffenen, der in Italien an Land gegangen ist. Sie haben mich interviewt. Sie haben gesagt, okay, du bist positiv. Sie gaben mir die Zusage, hierher zu kommen. Ich bin gerade in Deutschland gelandet und nicht mal einen Monat später haben sie mir eine Absage erteilt. Verlassen Sie das Land. Wohin? Der Kampf für das Recht zu kommen ist also untrennbar mit dem Kampf für das Recht zu bleiben verbunden. Deshalb braucht es mutigen Protest gegen Abschiebungen, so wie zuletzt in Wien und Berlin. Für den Betroffenen, der aus Italien nach Deutschland kam, ist die Abschiebung keine Alternative. Meine Forderung ist, dass Deutschland das Bleiberecht geben soll. Sie sollen uns das Recht geben, zu arbeiten. Sie sollen uns das Recht geben, unsere Familien zu haben. Das Recht zu bleiben. Mehr als 240 Kommunen und Städte haben sich dafür ausgesprochen. geflüchtete Menschen aufzunehmen und sich zu einem sicheren Hafen erklärt. Wir, die Seebrücke, fordern die sofortige Umsetzung. Die Aufnahme von geflohenen Menschen wie auch eine gerechte Migrations- und Asylpolitik. Wir brauchen ein transnationales Netz aus solidarischen Kommunen und Städten. In diese Kommunen müssen die Menschen über sichere Korridore gelangen, über sogenannte Safe Passages. In sicheren Häfen muss der Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung, gerecht entlohnter Arbeit, würdevollem Wohnraum und politischer wie gesellschaftlicher Teilhabe für alle Menschen gleichermaßen garantiert sein. Es muss Raum für radikale Vielfalt und Selbstbestimmung geschaffen werden. Rassismus und Antisemitismus, Polizeigewalt und behördliche Schikane gehören in aller Form und auf allen Ebenen bekämpft. Abschiebungen müssen gestoppt und Bleiberecht und Familiennachzug erkämpft werden. Die Menschen auf der Flucht und in den Lagern müssen gehört werden. Schweigen ist keine Option, wie die 17-jährige Aktivistin und Autorin Parvana Amiri in dem Lager bei Athen bestärkt. Would you really stay silent if you would protest? Not for once, würdest du wirklich schweigen, wenn du nicht einmal, nicht zweimal, sondern viele Male protestieren müsstest, um deine Stimme für die Welt zu erheben? Denn du bist unsichtbar. Wir sind unsichtbar. Wir wollen, dass die Welt uns sieht. Wir wollen, dass die Welt unseren Stimmen zuhört. Lasst uns also gemeinsam von Libyen über Griechenland bis Oldenburg für eine solidarische, gerechte und antirassistische Migrationspolitik eintreten. Nieder die Festung Europa, Bewegungsfreiheit für alle Menschen. Moin, einen kämpferischen 1. Mai wünschen wir. Wir sind vom Klimakollektiv. Bei uns geht es heute um Corona und Klima und natürlich auch um den Weg in die solidarische Gesellschaft. Fangen wir mit der Basis an, mit dem Wesentlichen. Wir haben ja gehört, Deutschland hält seine Klimaziele jetzt ein, ist die Klimakrise jetzt gelöst und wir sind alle gerettet. Genau, das war eine große Nachricht im letzten Jahr, dass Deutschland jetzt seine Klimaziele einhält, nämlich 40% weniger CO2 ausstößt als 1990. Das ist aber natürlich am Ende relativ wenig erreicht, denn einmal sind diese Ziele halt viel zu niedrig. Dann liegt das halt nur an Corona und dieser Ausschuss wird wieder hochgehen. Am Ende hat man es dann geschafft, dass der Klimawandel um einen Monat verzögert ist. Gewonnen ist also nichts. Die Klimakrise ist also durch Corona nicht gelöst und auch durch den Lockdown nicht. Unter solchen Bedingungen können wir also nicht weitermachen. Wir haben bei den aktuellen Emissionen noch so 8 bis 10 Jahre Zeit, bis die ersten großen Kipppunkte erreicht sind. Und dann haben wir einen Punkt, wo sich die Klimakrise auch ohne die Menschen verschärft. Also die Uhr tickt. Und deshalb wollen wir mit euch ein bisschen darüber sprechen, was gerade in der Klimagerechtigkeitsbewegung passiert und was man so tun kann. Ja, vielleicht erstmal die negativen Aspekte, die sich aufdrängen. Mal ein Beispiel der globalen Aktionstage von Fridays for Future. Die sind natürlich deutlich kleiner und im Verhältnis aufwendiger geworden. Es gab keine wirklichen Massendemonstrationen in den letzten Monaten. Es gab kleinere Ausnahmen am 25.09. und am 19.03. mit einigen Tausenden. Aber nichts wirklich Großes und man hat auch den Eindruck, dass die mediale Präsenz deutlich abgenommen hat, der Klimafrage. Aber dennoch kann man sagen, dass der Kampf natürlich weitergegangen ist und es auch einige Erfolge gab. Da wäre zum Beispiel die Auseinandersetzung um den Dannenröder Forst im Herbst zu nennen, die trotz Corona tausende Leute in die direkte Aktion gebracht hat. Und die hat auch eine ganze Welle von Besetzungen und Bündnissen zum Thema Verkehrswende und Stadt für alle losgetreten oder neu befeuert. Und im Bereich der Tierindustrie gibt es zum Beispiel das Bündnis gegen die Tierindustrie in der Region, das nach den Diskussionen über die Zustände in der Fleischindustrie, so denken wir, auch in den nächsten Monaten deutlich mehr Öffentlichkeit bekommen könnte mit ihren Aktionen. Und da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein, die Massenaktionen von Ende Gelände haben natürlich trotz Pandemie stattgefunden und auch relativ erfolgreich. Jetzt geht es um die Frage, was lässt sich denn aus der Corona-Krise mitnehmen? Dazu wollen wir erstmal uns fragen, wo sind wir eigentlich gerade? Die Zäsur, die Corona für die Klimagerechtigkeitsbewegung bedeutet, ist eine gute Gelegenheit, um mal kurz innezuhalten und vergangene Probleme, aber auch Erfolge mal zu reflektieren. Und da sind wir auf der einen Seite natürlich Fridays for Future, die eine unfassbare Mobilisierungskraft hatten, aber politisch halt überhaupt nichts erreicht haben. Und auf der anderen Seite muss ich auch Ende Gelände eingestehen, dass trotz einer guten Mobilisierung mit diesen bullischen Aktionen relativ wenig bewirkt haben. Die Frage, Was Corona auch politisch zeigt, ist nochmal die nächste. Der Staat weigert sich ja seit über einem Jahr ganz stur, der Industrie auch nur irgendwelche Auflagen zu machen, während gegenüber der Bevölkerung über Sachen wie der Ausgangssperre diskutiert und alles andere, muss die Industrie nicht einmal testen. Das Wachstum ist immer noch viel wichtiger als die Gesundheit. Damit geht für uns einher so die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist unser Weg in eine solidarische Gesellschaft? Zunächst heißt das für uns natürlich, dass wir eine Verkehrswende brauchen, und zwar jetzt. Wir müssen jetzt weg vom Verbrennungsmotor, wir müssen jetzt Inlandsflüge verbieten, wir müssen jetzt auch andere Flüge drastisch reduzieren. Das hat Corona ja gut gezeigt, dass das ohne Probleme möglich ist. Wir brauchen einen stärkeren ÖPNV, der das alles ersetzen kann. Wir brauchen zudem einen sofortigen Kohleausstieg. Der beschlossene Kohleausstieg bis 2038, das ist natürlich ein schlechter Witz, es ist viel zu spät, wir müssen da jetzt raus. Und zuletzt und am wichtigsten natürlich, wir müssen raus aus dem Kapitalismus. Damit ist unsere nächste Frage, wie kommen wir denn überhaupt dahin? Ja, die Frage nach dem Wie ist natürlich keine einfache. Aber fangen wir doch mal an, wieder mit einer Erkenntnis, die uns Corona gezeigt hat, die im Prinzip nicht neu ist. Und zwar zeigt Corona viele Konflikte auf, viele Kämpfe, in denen wir uns engagieren können, und verschärft diese. Das heißt natürlich für die Zukunft, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt, in denen wir uns als Gerechtigkeitsbewegung, als Klimagerechtigkeitsbewegung nämlich engagieren können und müssen, und wo auch das Potenzial ist, dass Menschen erkennen, okay, hier läuft es jetzt falsch. Wir müssen nur eben lernen, dass wir die Leute da abholen müssen, wo sie stehen sollen. Wenigstens heißt nicht, dass man irgendwie in Anführungsstrichen falsche Bedürfnisse bedient, sondern dass man eine Perspektive bietet, eine sozial-ökologische. Und dass man vor allem auch zeigt, wir sind eine Alternative, und wenn wir uns zusammenschließen, dann können wir auch Verbesserungen erreichen. Und ich denke, das ist eine Lektion, die Corona uns im Prinzip aufdrängt. Und zwar, dass wir Menschen organisieren müssen, dass wir zusammen in der Praxis, auch wenn sie manchmal trivial sein scheint, eine Alternative, eine ansprechbare Alternative sein müssen, die Kämpfe gewinnen kann. Und wenn wir die großen Kämpfe nicht gewinnen können, dann müssen wir uns eben auch Teilziele stecken und auf diesen Gebieten gewinnen, weil keiner wird langfristig bei einer für eine politische Sache kämpfen, die immer wieder zeigt, dass sie nicht durchsetzungsfähig ist. Da bin ich überzeugt, dass es noch nicht klappen wird. Und deswegen zeigt uns Corona da, glaube ich, auch Missstände auf. Wenn ihr das auch so seht und Lust habt, euren Teil dazu beizutragen, die nächsten Aktionen, die wichtigsten, die jetzt in nächster Zeit anstehen, sind zunächst die Aktion von Ende Gelände. Ende Gelände hat angekündigt, im Sommer eine Aktion zu fossilem Gas durchzuführen in Brunsbüttel, wo derzeit ein LNG-Terminal geplant wird. Dann bei uns in der Region zwei Sachen. Einmal vor allem das Bündnis für die Tierindustrie, das Aktionstage durchführt vom 10. bis zum 18.07. in Rechterfeld, das ist bei Fechter. Und zuletzt das Bündnis gegen die A20, Mobart Moor. Die freuen sich immer auf neue Leute. Wenn ihr das mit uns machen wollt, meldet euch gerne bei uns. Zum Beispiel auf Twitter, @oklimakollektiv. Wir freuen uns auf euch. Hallo, ich bin Michael von verkehrswandel.de. Die Initiative will zeigen, wie wir den Verkehrs- und Mobilitätswandel in Oldenburg gestalten können und wie viele unsere Ziele unterstützen. Wir organisieren offene Treffen und Workshops. Wir zeigen Ideen und Lösungen konkret für Oldenburg auf. Dazu orientieren wir uns an Konzepten und Angeboten anderer Städte. Wir sind eine private Initiative mit Freunden und Bekannten und mittlerweile vielen anderen Interessierten. Wir fahren viel Rad, manche fahren mit dem Auto, wir wollen noch lange hier leben und vieles spricht schon jetzt dafür. Wir schreiben uns keiner Partei zu, wir sind kein Verein und wir verkaufen auch nichts. Wir sind keine Protestorganisation, sondern wollen der Politik und Stadtgesellschaft Mut machen. Und uns gibt es seit Sommer 2019. Ich habe euch heute eine kleine Geschichte mitgebracht, im Grunde unsere Vision von einem Oldenburg nach einem Verkehrswandel. Und die Geschichte heißt Gestern klein, morgen Goldstandard. Und das O und L ist in eckiger Klammer geschrieben. Wer Oldenburg nicht kennt, ist überrascht. So wie Olbert, der die Hundestadt zum ersten Mal besucht. Viele Menschen sind auf der Straße. Alle wollen von A nach B und trotzdem kommen die meisten entspannt durch. Da winkt schon Olga, Olberts Tante, die leicht verspätet am Bahnhof ankommt. Sie hat unterwegs noch eine Bekannte getroffen und geschnackt. Sie kommt mit dem Rad. Olbert fragt sich, wie er denn jetzt samt Gepäck mitkommen soll. Und eigentlich wollte er doch gerne in einem der vielen modernen und farbenfrohen Busse mitfahren, die vor dem Bahnhof vorbeifahren. Aber ruckzuck ist ein Lastenrad für ihn ausgeliehen. Ein schickes Modell übrigens, so eins wollte er schon immer mal fahren. Auf den Radwegen kommt sich Olbert vor wie auf einem roten Teppich. Getrennt vom übrigen Verkehr, glatter Asphalt, Vorfahrt an vielen Kreuzungen und mit ganz klarer Wegeführung. Erstaunliche Ruhe, trotz vieler Menschen. Kinder sind allein unterwegs, vollbesetztes Café und viel Leben auf der Straße. Unglaublich, überhaupt fallen ihm die vielen Fußgängerinnen auf. Sie fahren durch einen langgezogenen Grünzug. Er kann es sich gar nicht vorstellen und gar nicht glauben, dass hier mal eine vielbefahrene und breite Straße verlief. Und schon sind sie bei Olga angekommen, die direkt an einem Mobilpunkt wohnt. Hier kann Olbert sein Lastenrad wieder abgeben. Er freut sich schon auf den nächsten Trip durch die Stadt, denn er wird die freie Wahl haben. Wieder ein Rad oder lieber einen Roller, ein Carsharing-Auto oder doch den Bus. »Ob er merkt, was fehlt?«, fragt Olga. Ihm war es noch gar nicht aufgefallen. Es sind keine parkenden Autos zu sehen und es fahren auch wenige. Individueller Autoverkehr wurde weitgehend überflüssig. Der Raum ist neu aufgeteilt. Die autogerechte Stadt wurde in eine lebenswerte Stadt umgebaut. Erstaunlich, dass wir das vorher so lange ausgehalten haben, findet Olga. Jetzt haben der Fuß-, Rad- und Busverkehr Vorrang. Die Vorteile sind für alle riesig. Für wen? Ja, für alle. Alle Altersgruppen bewegen sich sicher, selbstständig und mit Freude durch Oldenburg. Die Wege zur Arbeit, zur Kita, zum Einkaufsladen und zum Sport werden stressfrei. Kinder können allein und sicher zur Schule und zu Freundinnen gehen. Mobilitätseingeschränkten wird die Teilhabe am sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben möglich. Damit entsteht eine hohe Lebensqualität für die gesamte Stadtgesellschaft. Oldenburg ist aber nicht nur für die Städterinnen da. Die Stadt empfängt alle aus dem Umland mit attraktiven Park-and-Ride-and-Bike-Parkplätzen an den Stadtgrenzen. Von hier führen direkte, kurzgetaktete Shuttle-Dienste und Radverbindungen ins Zentrum und in die Stadtteile. Für jeden Weg gibt es eine passende Kombination öffentlicher und privater Verkehrsmittel. In unserer Vorstellung bildet ein leistungsstarker, verdichteter und kostengünstiger Bus- und Bahnverkehr das Grundgerüst, auch mit alten und neuen Stadtteilbahnhöfen. Ein dichtes Netz von komfortablen Radschnellwegen erschließt das Stadtgebiet. Fußgängerinnen bewegen sich in sicheren und barrierefreien Bereichen mit viel Grün und Platz für Begegnungen. Fahrbahnen und Abstellflächen werden zu Treffpunkten, Spielorten und grünen Inseln. Parkplätze werden zu Marktplätzen und Stadtteilzentren entwickeln sich zu sozialen und kulturellen Treffpunkten. Oldenburg hatte Mut. Oldenburg hatte eine klare Vision mit einer Verkehrsinfrastruktur, die klimagerechte, umweltfreundliche, sichere und gesunde Mobilitätsangebote zur bequemsten und allerersten Wahl macht. Verkehrswandel steht für mehr Lebensqualität durch eine neue Raumaufteilung und für einen Goldstandard für Fuß, Rad und Bus. Vielen Dank. der Raum ist irgendwie kaputt. Wir fliegen seit Stunden hoffnungslos wohin. Problem, Problem, Problem. So viel Ordnung im System. Tor zum Raum ist nicht offen geblieben. Ich denke, wir finden niemals nicht zurück. Problem, Problem, Problem. Ist so viel Ordnung im System. Ich denke, ich glaube, dass wir schneller fliegen sollten. Denn das Weltall, der Raum ist irgendwie kaputt. Irgendwie kaputt, kaputt. Wir kommen alle aus dem Verein Städtefreundschaft Oldenburg-Afrin. Das Motto für eine solidarische Gesellschaft ist auch eben ein Ziel unseres Vereins, seitdem wir uns gegründet haben. Wir haben uns für Afrin entschieden, weil der gesellschaftliche Aufbau seit der Revolution 2012 in Nordsyrien, Rojava, uns sehr beeindruckt hat. Mitten in den kriegerischen Auseinandersetzungen in Syrien war vor allem Afrin ein Ort, an dem man sehen konnte, dass ein friedliches und respektvolles Zusammenleben verschiedener religiöser und ethnischer Bevölkerungsgruppen möglich ist. In einer basisdemokratischen Selbstorganisation und mit einer Gleichberechtigung der Geschlechter. Hunderttausende syrische Binnengeflüchtete haben bis 2018 in Afrins Zuflucht gefunden. Unser eigentliches Anliegen mussten wir dann auch gleich nach der Gründung schon wieder ändern, weil eben damals 2018 die Angriffe des türkischen Staates zusammen mit seinen islamistischen Verbündeten eben begannen und die Region Afrin militärisch angegriffen wurde. Seit 3 Jahren ist Afrin jetzt besetzt und unser Verein unterstützt jetzt die Geflüchteten aus Afrin, die jetzt in Schahba leben. Wir haben uns an vielen Protesten gegen die Besetzung auch beteiligt. Es war für uns aber auch klar, dass wir den Kontakt zu den Geflüchteten aus Afrin und ihre Selbstverwaltung suchen wollten und so gut es geht dort Solidarität zeigen. Wir haben ein Spendeprojekt für das Krankenhaus in Schäber, nördlich von Aleppo, angefangen. Dort, wo die meisten der Geflüchteten Zuflucht gefunden und sich neu selbst organisiert haben. In Oldenburg haben wir über die Presse, den Stadtrat und Flair für das Projekt geworben und gute Unterstützung bekommen. Im letzten Jahr haben wir eine Broschüre zur Situation der Geflüchteten in Schäber veröffentlicht und im Moment arbeiten wir an einer Ausstellung, um immer wieder darauf hinzuweisen. Es darf nicht sein, dass diese Besatzung und alles Unrecht, das damit verbunden ist, einfach akzeptiert wird und in Vergessenheit gerät. Inzwischen ist ja im Herbst 2019 sogar noch ein weiteres Gebiet Nordsyriens türkisch besetzt worden bei Serekaniye und Grisbi. In den Autonomiegebieten in Nord- und Ostsyrien sind bisher etwa mehr als 12.000 Corona-Infektionen festgestellt worden. Und 422 infizierte Menschen sind gestorben. Seit sich die Pandemie dort ausgebreitet hat, hat die Selbstverwaltung viele Maßnahmen eingeleitet, um das Ansteckungsrisiko einzudämmen. Informationsarbeit, Schutzmaßnahmen, Schließungen und Grenzkontrollen. Anfang April sind bis mindestens zum 22. April wieder alle Schulen, Einrichtungen, Gebetsstätten, Märkte, Industriegeschäfte, Stadien, Restaurants und Behörden geschlossen worden. Nachts gilt eine Ausgangsbeschränkung. Nur Apotheken, Bäckereien und Lebensmittelgeschäfte dürfen öffnen. Werktätige in der Landwirtschaft müssen Abstandsregeln einhalten. Über die Grenzen dürfen nur Notfälle, Versorgungstransporte und Krankenwagen. Außerdem wurden die Gesundheitszentren so gut wie möglich auf den Umgang mit der Pandemie vorbereitet. Es fehlen aber medizinische Masken, Testmöglichkeiten, Desinfektionsmittel, Medikamente und medizinische Geräte für Intensivmedizin. Für März war eine Impfkampagne der Weltgesundheitsorganisation geplant. Sie konnte aber immer noch nicht anfangen, weil es bis jetzt im ganzen Gebiet Nord- und Ostsyrien noch keinen Impfstoff gibt. Jetzt ist für Mai eine Impfstofflieferung angekündigt. Sie soll aber gerade mal für 2% der Bevölkerung ausreichen. Also auch wenn alles vor Ort getan wird, dass die Bevölkerung geschützt wird, dann ist es klar, dass die Pandemie für das Autonomiegebiet eine riesige Gefahr darstellt, weil die medizinische Versorgung sowieso wegen der jahrelangen Blockade von allen Seiten sowieso schon unzureichend ist. Und da macht es uns noch wütender zu sehen, wie der türkische Staat auch in dieser Situation ohne irgendeine Unterbrechung weiterhin Krieg führt. Und dann sind weitere Fluchtbewegungen absehbar. Und trotz allem befindet sich dann die Europäische Union, allen voran die deutsche Bundesregierung, auf einem neuen Annäherungskurs, wie man ja bei den letzten hochrangigen EU-Türkei-Besuchen deutlich gesehen hat. In der Corona-Pandemie und vor allem an dem Handel mit Impfstoffen erkennt man aktuell sehr gut, was für Privilegien, Macht und Herrschaftsverhältnisse es weltweit gibt. Nicht die gefährdeten Menschenleben zählen in der internationalen Stadtpolitik, sondern wie die politischen Verhältnisse erhalten und ausgebaut werden können. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, genauso wenig wie eine Alternative dazu. Für uns heißt das, weiter Solidarität mit Rojava zu zeigen. Wir wollen das basisdemokratische, geschlechtgerechte, ökologische und vielfältige Gesellschaftsprojekt in Nord- und Ostsyrien unterstützen, denn es ist eine echte gesellschaftliche Alternative weit über die Region hinaus. Wir setzen uns für das politische Anerkennung der Selbstverwaltung ein und für die Befreiung der besetzten Gebiete und ganz konkret organisieren wir Solidarität für eine gute medizinische Versorgung der Geflüchteten aus Afrin in Afrin Krankenhaus. Und wir möchten noch eins ergänzen. Auch an uns selbst geht ein Jahr Pandemie nicht spurlos vorbei. Wir spüren Isolation, Sorge um die Gesundheit, eingeschränkte Aktionsmöglichkeiten, auch Ohnmacht und die Verdrängung eines solidarischen Denkens. Und wir müssen auch auf uns und unsere Zusammenhänge achten. Eine solidarische Gesellschaft nicht nur anstreben, sondern sie bewusst zu leben versuchen. Wer am Verein mitarbeiten oder das Spendenprojekt für das Afrin-Krankenhaus unterstützen möchte oder wer erstmal die Broschüre dazu lesen möchte, kann uns gerne eine Mail schreiben an oldenburg.afrin@gmail.com. Wir melden uns dann. Hey, falls ihr jetzt auch Interesse bekommen habt, eine Folge mit uns zu gestalten, schreibt uns gerne eine E-Mail an mykäfercast@riseup.net. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, könnt ihr euch in unserem Newsletter eintragen oder unseren RSS-Feed in eure Podcast-App herunterladen. Weitere Informationen findet ihr auf unserem Blog unter mykäfercast.noblogs.org. Das war nun die Folge zum ersten Mal. Vielen Dank an die ganzen Gruppen und Initiativen für ihre tollen Redebeiträge. In der nächsten Folge haben wir das Bündnis für solidarische Intervention eingeladen. Bis zum nächsten Mal. Das war's für diesmal. Und wie jeden Monat, tot dem Kapitalismus.